uns angeklagt, als Verbrecher hingestellt. Doch nur der starke Glauben an uns selbst uns noch zusammenhält. Unseren Kult könnt ihr nicht brechen, wenn ihr alle gegen uns sprecht. Merkt euch, wenn Recht zu Unrecht wird, wird der Widerstand zur Pflicht. Kreuz wird deine Zukunft, es gibt nichts, was uns noch hält. Im Kampf für Recht und Ordnung erschaffen wir uns die neue Welt. Ja, wir sind harte Jungs und sind stolz darauf. Wir bauen uns gemeinsam ne gerechte Zukunft auf. Unsere Band trägt eine neue Kultur, viele werden es verstehen. Erscheinen wir in neuen Glanze und werden niemals mehr untergehen. Wir sind Kreuz hinter der Zukunft, es gibt nichts, was uns noch hält. Im Kampf für Recht und Ordnung erschaffen wir uns die neue Welt. Stehen. Wir sind Kreuz hinter der Zukunft, es gibt nichts.